Captain McKee sofort freigelassen wird. Gleichzeitig wird hiermit in den erblichen Adelstand erhoben und in das Schloss Marmarell und eine Rente von 10.000 Pfund bis zu seinem Lebensende überreicht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.